Nie seit der Gründung im Jahr 2004 stand Facebook so unter Druck wie jetzt. Seit Wochenanfang überschlagen sich die Enthüllungen über den Missbrauch der Plattform beim massenhaften Sammeln von Nutzerdaten. Und was bislang auch nie geschah, der Facebook-Gründer sagt sorry. So, this was a major breach of trust. And I'm really sorry that this happened. We're going to do a full investigation into every app that had access to a large amount of data from around this time before we locked down the platform. Mark Zuckerberg, Vertrauensverlust in der Bedauere, jede App, die Zugang zu großen Datenmengen habe, werde jetzt überprüft, sagt er. Was hat er nun eigentlich damit zugestanden, der Facebook-Gründer? Meine Frage an den Korrespondenten für Digitalpolitik, an Falk Steiner. Das Geschäftsmodell will Facebook ja nicht grundlegend umkrempeln. Nein, und eigentlich sagt er, das Problem, das eigentliche Problem, das haben wir doch schon lange gelöst. Denn 2014 haben wir ja bereits, nach verwandten Vorfällen müsste man sagen, haben wir ja bereits sozusagen diese Schnittstelle in unser Datensystem abgeschaltet. Also eigentlich gibt es gar kein Problem, abgesehen von den alten Problemen, die da vielleicht noch lauern, das überprüft. Prüfen wir jetzt ganz, ganz gewissenhaft. Das ist das, was Mark Zuckerberg im Kern eigentlich gestern ja zugestanden hat und gesagt hat, abgesehen davon, dass es ihm natürlich schrecklich leid täte. Die neue Verbraucherschutzministerin Katharina Barley hat gesagt, sie werde jetzt die Facebook Europe Manager ins Ministerium einladen. Mhm. Das hat Ilse Aigner vor etwa 10 Jahren auch schon getan und gesagt. Was ist denn seitdem anders geworden? Ja, das ist tatsächlich so. Das endete bei Ilse Aigner damit, dass sie bekannt gab, aus Facebook auszutreten. Man war nicht so erfolgreich in den Gesprächen. Es sind tatsächlich sogar teilweise die gleichen Gesprächspartner wie damals bei Ilse Aigner, Paul Allen, Richard Allen, das ist ein anderer Allen, der Paul Allen war bei Microsoft, aber Richard Allen, der war damals schon bei Facebook zuständig eben für die politischen Beziehungen, könnte man sagen. Heute ist der Vizepräsident bei Facebook Europa und der wird jetzt am Montag aller Voraussicht nach mit Katharina Barley eben zusammentreffen und sie will dann von denen in erster Linie erst einmal Auskunft darüber haben, was denn eigentlich dort jetzt passiert ist und auch, ob Deutsche betroffen waren in irgendeiner Form. Die spannende Frage ist natürlich, ob man das dann überhaupt bereits schon sagen kann. Zuckerberg sagte ja gestern bereits, dass man vielleicht auch gar nicht alle Daten dazu habe. Etwas Neues gibt es aber. Eine Datenethikkommission, die hat der Kanzleramtschef Helge Braun auch eher neu im Amt ins Spiel gebracht. Ja, was hilft die? Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage, was die in diesem konkreten Fall bringen soll. Denn ich persönlich kann das eigentlich nicht so ganz erkennen. Es gibt jetzt ab Mai, das beschäftigt viele in der Wirtschaft und wird auch viele in der Gesellschaft beschäftigen, eine neue Datenschutzgrundverordnung, die eigentlich diesen ganzen Komplex ziemlich neu regelt. Ja, dann wird sie wirksam. Sie ist jahrelang verhandelt worden und erst im Zuge der NSA-Affäre auch wirklich ja durchgesetzt worden, dass sie denn kommt. Da wird sich einiges ändern. Dann heißt es auch für Facebook tatsächlich, dass sich die Rahmenbedingungen massiv ändern, wenn es zu vergleichbaren Vorfällen noch einmal kommen soll. Diese Datenethikkommission, man wirft damit in gewisser Weise nochmal einen Ball ins Wasser, um zu sagen, wir tun doch etwas. Und das ist der Eindruck, den man insgesamt gerade gewinnen kann. Eigentlich eine richtige Handhabe scheint man politisch derzeit nicht zu haben. Aber man hofft darauf, dass man in irgendeiner Form Werkzeuge entwickeln kann in der näheren Zukunft, um Ähnliches zumindest erneutes Vorkommen zu vermeiden. Also Ethikkommission, die vielleicht nice to have ist, aber eine Datenschutzgrundverordnung, die tatsächlich kommt. Facebook muss sich aber jetzt nicht ernstlich Angst ums Geschäftsmodell machen, oder? Nein, das kann man momentan nicht sagen. Es gibt zwar vereinzelt Firmen, die sagen, wir schalten aufgrund dieses Skandals jetzt keine Anzeigen mehr bei euch. Beispielsweise in Deutschland soll das die Commerzbank sein, die das jetzt nicht mehr macht. Andere machen das auch nicht mehr, aber das scheint eher, sagen wir mal, ein momentaner Effekt zu sein. Da müssen wir wirklich mal schauen, wie nachhaltig das ist. Auch die Effekte, die das auf den Börsenkurs hat, das wird auch nochmal eher mittelfristig zu beurteilen sein. Aber ganz klar ist, der Vertrauensverlust in Facebook, der ist hoch. Jetzt kommt es aber auch ganz darauf an, wie sich die Nutzer verhalten und wohin die denn auch gegebenenfalls gehen. Weil beispielsweise, wenn die ihre Kommunikation jetzt auf, sagen wir mal, Instagram und WhatsApp umschalten, dann sind sie weiter bei Facebook, denn zu dieser Firma gehören eben diese Anbieter. Falk Steiner war das. Vielen Dank.